steht ja auch schon in der Ankündigung drin, die radikale Linke in Westdeutschland, die war seit 1968 in ihrer wirklich überwiegenden Mehrheit vehement israelfeindlich. Antizionismus war, könnte man mit Adorno sagen, eine Planke ihres ideologischen Tickets. Und ja, seit 25 Jahren gibt es auch eine innerlinke Kritik am Antizionismus dieser Spielart, die periodisch immer wieder in größeren Streits aufflammt, wurde ja gerade erwähnt, das letzte Mal im Jahr 2011, die Diskussion über Antisemitismus in der Linkspartei. Günter Grass zähle ich jetzt nicht dazu, also wenn ich heute Abend über die Linke spreche, dann meine ich grob das, was sich links von der SPD bewegt hat, zumindest soweit es die Bundesrepublik betrifft. Ich werde aber auch über die SPD im Kaiserreich sprechen, da war die ja wesentlich breiter ideologisch aufgestellt und auch, ja, kann man so sagen, linker in ihren Positionen als heute. Diese Kritik, die wir oder einige von Ihnen jetzt seit 25 Jahren kennen, die entstand aber, und auch die Kritik am Zionismus, die entstand nicht erst 1968 und in der Folge oder infolge der Staatsgründung Israels, also nach 1948, sondern die linke Kritik ist so alt wie der Zionismus selbst. Und da lohnt sich ein Blick drauf, weil es gibt da doch deutlich unterschiedliche Arten, wie die Linke den Zionismus kritisierte. Das hilft mit, auch zu klären, was es denn an heutiger Kritik Israels, an heutiger Kritik des Zionismus, was ist daran antisemitisch oder woran kann man das denn erkennen. Was möchte ich Ihnen kurz in der knappen Zeit vorstellen? Ich beginne mit einer kurzen Skizze der Entstehung des Zionismus und gebe einen Überblick über seine zeitgenössischen Gegner, um dann im zweiten Teil Karl Kautskys Kritik am Zionismus vorzustellen. Das ist die ausformulierteste Kritik, die es seinerzeit, also im, ja, nicht nur im Deutschen Kaiserreich, sondern überhaupt in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab. Und das ist der Stellvertreter für die gesamte europäische Sozialdemokratie. Er war der führende Theoretiker der Internationalen. Dann wird es weitergehen mit der KPD, hauptsächlich der Weimarer Republik oder noch genauer der Kommunistischen Internationalen. Also über die KPD werde ich nicht allzu viel sagen, da kommt ja Olaf Kistenmacher noch hierher, sondern über die Kommunistische Internationale. Wie hat die sich gerade in den 20er und 30er Jahren zu Israel positioniert, als auch da die ersten gewaltsamen Auseinandersetzungen immer deutlicher abliefen? Im vierten Teil möchte ich Ihnen, soweit es die Zeit dann noch zulässt, parallel vorstellen die Israel-Kritik zum einen der DDR und zum anderen der westdeutschen neuen radikalen Linken. Die sind nämlich in bemerkenswerten Gleichklang abgelaufen und auch das sagt einiges über die Grundlagen linker Ideologie aus. Was ist Zionismus? So wie ich ihn heute Abend verwende, ist das ein ganz allgemeiner Begriff und beschreibt diese durchaus bunte Bewegung, die im Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist und deren gemeinsames Ziel erstmal in der Staatsgründung oder in der Errichtung einer Heimstadt und alsbald in Palästina bestand. Da gab es natürlich einige Vorläufer schon im 17., 18. Jahrhundert, aber richtig publik und auch von Einfluss her bedeutsam wurde das 1896. Da erschien nämlich die grundlegende Schrift des politischen Zionismus von Theodor Herzl, Der Judenstaat, Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Herzl war ein Wiener Journalist, ursprünglich ein ganz assimilierter, deutschnational eingestellter österreichischer Jude, war in jungen Jahren ein Bewunderer Preußens von Kaiser Wilhelm II., war Jurastudent in Wien, ist einer schlagenden, und das heißt dann natürlich auch deutschnationalen oder völkischen Burschenschaft beigetreten. Also von Zionismus oder jüdischem Bewusstsein bei ihm erst einmal, kann man sagen, überhaupt keine Spur. Religiös war er auch nicht sonderlich. Die Burschenschaft hat er allerdings nach wenigen Jahren schon wieder verlassen, weil sich da die antisemitischen Äußerungen häuften. Anfang der 90er Jahre war Herzl Korrespondent einer Wiener Zeitung in Paris und hat in dieser Funktion dann die Auseinandersetzung über Dreyfus, die Dreyfus-Affäre in Frankreich mitbekommen, hat darüber auch für seine Zeitung berichtet. Ich rufe kurz noch mal in Erinnerung, was damals passiert ist. Alfred Dreyfus war ein elsässischer, jüdischer Offizier im Generalstab der französischen Armee und er wurde 1894 angeklagt, denunziert, er habe Geheimnisse an die deutsche Armee, also damals der Feind für Frankreich und vice versa, weitergegeben. Die Emotionen kochten hoch und Dreyfus war gewissermaßen ein Bilderbuchfeind, nämlich doppelt Feind, zum einen Elsässer, also kein richtiger Franzose, und zum anderen jüdischer Herkunft, also auch hier nicht richtig französisch. Das gab den Anlass, er wurde im Geheimprozess verurteilt für wochenlange, monatelange antisemitische Aufläufe in Frankreich. Die antisemitischen Zeitschriften und Pamphlete explodierten geradezu. Er wurde verurteilt zur lebenslangen Verbannung auf die Teufelsinsel, und bevor er dahin expediert wurde, gab es eine öffentliche Zeremonie. Da wurden ihm die Epauletten abgerissen und sein Säbel zerbrochen, also Schande über ihn, hieß es. Und 12.000 Zuschauer haben sich das angeschaut, haben applaudiert und haben Parolen gerufen. Und Herzl, der war auch dabei in seiner Funktion als Korrespondent, berichtet, sie schrien nicht nieder mit Dreyfus, sondern nieder mit den Juden und tot den Juden. Das war so das Initialerlebnis für Herzl, wo er gesagt hat, okay, das mit der Assimilation scheint meiner Meinung nach hier in Europa nicht zu funktionieren. Wir müssen zu einer anderen Lösung kommen, und verfasst seine Schrift eben Der Judenstaat, eine moderne Lösung der Judenfrage. Was war modern daran? Nämlich, dass er eine nationale Lösung sucht. Er hat gesagt, wir sind ein Volk und jedes Volk braucht einen Staat. So sieht es doch aus in der Moderne, das wollen wir jetzt auch. Also was aus der Entstehungsgeschichte zum einen völlig klar ist, das ist zu einem guten Teil ein reaktiver Nationalismus, der Zionismus, der eben reagierte darauf, dass es den Antisemitismus gab. Und Herzl hat durchaus hellsichtig gedacht, dass mit dem Antisemitismus, das wird sich nicht mit dem Fortschritt erledigen. Ich zitiere hier in Gradmal: Vergebens sind wir treue und an manchen Orten sogar überschwängliche Patrioten. Vergebens bringen wir diesen Vaterländern Opfer an Gut und Blut. In unseren Vaterländern, in denen wir auch schon seit Jahrhunderten wohnen, werden wir als Fremdlinge angeschrien. Wer der Fremde im Land ist, das kann die Mehrheit entscheiden. Es ist eine Machtfrage. Wir sind ein Volk. Der Feind macht uns ohne unseren Willen dazu, wenn man uns in Ruhe ließe. Aber ich glaube, man wird uns nicht in Ruhe lassen. Also, der Zionismus war ein Nationalismus, er war ein zu guten Teilen auch reaktiver Nationalismus, aber er war natürlich geprägt von den Nationalismen seiner Epoche, und das hieß zum Beispiel, dass natürlich die, wie es damals immer hieß, die eingeborene Bevölkerung in Palästina oder etwaige Konflikte mit ihr überhaupt nicht auftauchten. In Herzls Schrift Der Judenstaat gibt es da keinerlei Ausführungen oder Überlegungen dazu. Das ist eine gewisse europäische Haltung, die seinerzeit durchaus üblich war, egal welche fernen Ländereien es betraf. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hielten aber auch erste zionistische Stimmen fest, dass es ein bewohntes Gebiet ist, dass der Unwille der Bevölkerung wächst. Da gibt es also schon auf dem Zweiten Zionistischen Kongress erste Beiträge dazu. Okay, so ist der Zionismus gestartet und hat sehr schnell Zulauf gefunden. Mehr als die Vorläufer, die es wie gesagt schon gab. Warum? Eben weil langsam deutlich wurde, der Antisemitismus ist nichts, was aus dem Mittelalter herrührt und so langsam versiegen wird, sondern anwächst. Insbesondere die Pogrome in Osteuropa, im Zarenreich, machten das der dortigen Bevölkerung ja deutlich. Die waren angsteinflößend, und dort fand der Zionismus auch am meisten Anhänger. In Reaktion auf Herzls Buch wurden überall Landesverbände gegründet, und schon ein Jahr nach dem Erscheinen gab es den ersten zionistischen Weltkongress eben in Basel, wo man beschlossen hat, ab sofort verfolgen wir den Plan einer nationalen Heimstatt in Europa, und schon in Basel war die Mehrheit der Delegierten aus Osteuropa. Gegner hatte der Zionismus von Anfang an, und zwar ganz unterschiedlicher Provenienz und mit ganz unterschiedlichen Argumentationen. Zum einen, das hatte ich bereits erwähnt, die einheimische Bevölkerung in Palästina, wie es damals hieß, die arabischen Felachen und so weiter. Die sind heute nicht unser Thema, aber zu den Gegnern des Zionismus sind sie durchaus schon seit den Anfängen zu zählen. Zweitens gab es Gegner auf der völkisch-nationalistischen Rechten von antisemitischer Seite. Ein paar konnten sich zwar für den Gedanken durchaus erwärmen, dass ein Judenstaat weit weg von ihrem eigenen Land geben sollte, so mit dem Ziel, ja, dann können wir ja unsere Juden da einfacher hin austreiben. Also solche Gedanken gab es schon vorm Zionismus, also da wäre Johann Gottlieb Fichte vielleicht zu zitieren: Um uns vor den Juden zu schützen, dazu sehe ich kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken. Davor steht sein berühmter Satz mit dem Köpfe abschneiden. Also das waren die zwei Optionen. Die meisten Antisemiten aber haben konsequenterweise natürlich auch den jüdischen Staat abgelehnt. Prominent und in unserem Zusammenhang vielleicht zu erwähnen Adolf Hitler, weil er 1941 im Gespräch mit dem Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, ausgeführt hat: Die jüdische Heimstätte in Palästina ist nichts anderes als ein staatlicher Mittelpunkt für den destruktiven Einfluss der jüdischen Interessen. Das war gewissermaßen der konsequente Antisemitismus. Empirische Studien zeigen bis heute, wen wundert es, wer genuin antisemitisch eingestellt ist, der lehnt natürlich auch den Staat Israel ab. Drittens gab es jede Menge Kritiker des Zionismus innerhalb des Judentums. Und auch da wiederum ganz unterschiedliche Richtungen. Eine Kritik, die meistens vergessen wird, weil sie nur eine implizite ist, ist die Auswanderung, und zwar nach den USA. Und das war rein zahlenmäßig der größte Teil der Juden. Die haben sich für die Auswanderung, und davon ging wiederum der größte Teil in die USA, entschieden. Und eben nicht nach Palästina. Die meisten orthodox-religiösen Juden haben damals das zionistische Projekt abgelehnt. Man wartete und hoffte auf den Messias, und sie verstanden völlig zu Recht den Zionismus als eine Verweltlichung dieses Messias-Gedanken, also dass man sich selbst erlöst, indem man nach Palästina geht und dort einen jüdischen Staat aufbaut. Nein, das war nahezu Ketzerei. Ja, das war das, was der Messias zu tun hatte, aber nicht irgendwelche weltlichen und dazu noch relativ nicht-religiösen Nationalisten. Explizit abgelehnt wurde der Zionismus auch vom überwiegenden Teil der westeuropäischen Juden. Das waren größtenteils eher bürgerliche, liberale und natürlich auch konservativ eingestellte Juden. Die Konservativen fühlten sich schlichtweg als Patrioten ihrer jeweiligen Heimat- und Vaterländer, die Liberalen als Kosmopoliten, und fanden das überhaupt nicht einleuchtend, warum man jetzt auch einen jüdischen Nationalismus und einen jüdischen Staat aufbauen sollte. Und die Linken verstanden sich als Internationalisten, aber zu denen kommen wir nochmal extra. Was diese assimilierten westeuropäischen Juden anging, sie einte die Erwartung, dass der Antisemitismus heilbar sei, dass er verschwinden würde, und natürlich jetzt in der fernen Wildnis einen Staat aufzubauen, das hielten sie für relativ aussichtslos und auch wenig begeisternd. Umgekehrt fürchteten sie, wenn jetzt jüdische Nationalisten, die Zionisten, auftreten, dass das gerade den Antisemitismus befördern könnte, weil ja die Antisemiten ja immer behaupteten, die Juden sind gar keine richtigen Patrioten, die sind ja ein anderes Volk, eine andere Rasse, und jetzt kommen die Zionisten und bestätigen das nochmal geradezu. 1897, der erste zionistische Kongress, der hatte ursprünglich in München stattfinden sollen, wurde dann nach Basel verlegt, weil es gab so starke Kritik innerhalb des deutschen Judentums, zum Beispiel seitens des Vorstandes des Rabbinerverbandes, dass man gedacht hat, man weicht dem lieber aus. Und entschiedene Gegner, last not least, innerhalb des Judentums, das waren die jüdischen Genossen innerhalb der Sozialdemokratie. Und wenn ich über Sozialdemokratie rede, dann meine ich nicht nur die deutsche, sondern ich meine in dem Fall insbesondere auch die russisch-polnische Sozialdemokratie, und das gilt aber im weiteren Sinne auch für die übrigen europäischen sozialdemokratischen Parteien. Da waren die jüdischen Genossen ebenfalls Gegner dieses zionistischen Projekts. Ihre Kritik werde ich jetzt im Folgenden quasi zusammen mit Kautsky abhandeln, womit wir schon beim zweiten Teil sind. Denn von Anfang an wurde der Zionismus, erste zionistische Bestrebungen sogar schon vor Herzls Buch, innerhalb der Sozialdemokratie kritisiert. Wer war das? Das war nicht etwa die Führung der SPD, also Palästina war ein unbedeutendes Gebiet, weit weg. Das hat die SPD erstmal überhaupt nicht interessiert. Kritisiert waren es eben jüdische Genossen aus Osteuropa, und die konnten sich auch äußern in der Neuen Zeit. Das war das theoretische Organ der SPD. Kautsky war der Herausgeber. Und diese jüdischen Genossen, die mussten sich zunehmend mit dem Zionismus auseinandersetzen, weil der hat gewissermaßen ihnen Anhänger abgeworben. Der Zionismus wuchs, insbesondere seit er so ab der Jahrhundertwende so einen linken Zionismus, das was dann in die Kibbutzim gemündet ist, ausgebildet hat. Und das fanden von den verarmten osteuropäischen Juden, fanden das viele äußerst anziehend. Da wuchs also rein zahlenmäßig eine Konkurrenz der jüdischen Sozialdemokratie heran. Und man muss noch dazu sagen, diese jüdische Sozialdemokratie im Zahnreich hatte eine eigene Organisation, den sogenannten Bund, Jüdischen Arbeiterbund. Und der war anfangs die größte sozialdemokratische Organisation im Zarenreich, größer als die eigentliche russische Sozialdemokratie. Deswegen gab es da auch viele Auseinandersetzungen mit Lenin, weil es gab da eine separate Organisation, zahlenmäßig sehr stark, den Jüdischen Arbeiterbund. Also, diese Angehörigen des Bund, des Jüdischen Arbeiterbundes, der Sozialdemokratie im Zarenreich, das waren die, die zuerst den Zionismus und damit natürlich insbesondere diesen linken Arbeiterzionismus kritisierten. Ihre Plattform war, wie gesagt, die Neue Zeit, die von Kautsky hier herausgegeben wurde. 1914 hat dann Karl Kautsky ein Schrift veröffentlicht, Rasse und Judentum. Im Titel ist enthalten, was im Buch drin ist. Zum einen eine kurze generelle Kritik der seinerzeit ja hoch im Kurs stehenden Rassetheorien. Also Kautsky hat erstmal gesagt, Rassen gibt es keine und hat das versucht, ja, wissenschaftlich, biologisch und so weiter zu begründen und zu widerlegen und hat folgerichtig auch gesagt, dieses Gerede von einer jüdischen Rasse ist demzufolge natürlich auch abzulehnen, hat keinerlei Basis. Danach hat er einzelne Kapitel der Assimilation gewidmet, die er sehr unterstützte. Das war ein ganz wichtiger Weg für ihn, wie es weitergehen sollte mit den Juden. Er hat versucht, den Antisemitismus zu erklären und natürlich hat ihn auch kritisiert. Und schließlich hat er auch noch in einem extra Kapitel den Zionismus kritisiert. Diese Zionismuskritik von Kautsky ist gewissermaßen die Zusammenfassung schon von 20 Jahren Zionismuskritik innerhalb der Sozialdemokratie. Deswegen kann man die exemplarisch hier vorstellen. Das ist gewissermaßen der programmatische Text für die Vorkriegszeit. Und Kautsky war, wie gesagt, der wichtigste Theoretiker der gesamten Zweiten Internationale. Was fällt auf, wenn Kautsky den Zionismus kritisiert? Zum einen, er hat nie aus den Augen verloren, bei aller Kritik, die ich gleich vorstellen werde, zum einen die ökonomische Notlage der Juden, gerade in Osteuropa, der staatlichen Diskriminierung und auch den Antisemitismus. Er hat auch einige kleinere Artikel über den Antisemitismus geschrieben, über Pogrom in Kischinew und so weiter. Und er hat immer gesehen, das ist die Basis, zumindest für die Anziehungskraft des Zionismus, und dafür hatte er durchaus Verständnis. Trotzdem hat er eben gesagt, es ist eine im Kern rückständige, weil nationalistische Ideologie und weil Nationalismus behauptet immer, es gäbe eine klassenübergreifende Gemeinschaft, und das hat Kautsky als Marxist natürlich abgelehnt. Außerdem glaubte er, wie seinerzeit alle Marxisten, dass der Antisemitismus in der baldigst kommenden sozialistischen Gesellschaft alsbald verschwinden werde. Er hat ihn nicht gerade als mittelalterliches Relikt gesehen, wie manch anderer Sozialdemokrat, aber als so ein Beiprodukt des Kapitalismus, und eben in der sozialistischen Gesellschaft würde er ja eher verschwinden. Deswegen sein Appell, wie die Genossen vom Jüdischen Arbeiterbund auch, die jüdischen Arbeiter sollen doch nicht ihren eigenen bürgerlichen Staat aufmachen, sondern am Kampf der Sozialdemokratie für Demokratie und Sozialismus teilnehmen, und dann wäre das mit dem Antisemitismus irgendwann doch auch vorbei. Er hat auch pragmatische Kritik am Zionismus geübt. Er hat ihn nämlich für eine undurchführbare Utopie gehalten. Ein jüdischer Staat in Palästina könnte weder alle Juden der Welt anziehen, noch könne dieses karge Land einer größeren Anzahl von Juden eine ökonomische Existenz bieten. Auch seien die Juden doch eher, das war das europäische Bild, jetzt Stadtmenschen, und da sollen sie jetzt auf einmal hauptsächlich Landarbeit betreiben. Es wird doch alles nicht zusammenpassen. 1921 erschien eine Neuauflage seiner Schrift. Da war einiges passiert. Zum einen die Balfour-Erklärung, also Großbritannien hat grünes Licht gegeben für die Errichtung einer nationalen Heimstatt. Das hieß nicht unbedingt Staat, aber doch für irgendwie eine rechtliche Körperschaft und für Einwanderung von jüdischen Menschen nach Palästina. Und es hat 1920 die ersten größeren gewaltsamen Ausschreitungen und Morde in Palästina gegeben. Und dann taucht bei Kautsky 1921 an erster Stelle in seinem Vorwort ein Argument auf, das bisher in der Diskussion auch bei den Bundisten noch überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Also da sieht man, wie wenig auch jetzt die Kritiker des Zionismus anfangs die arabischen Eingeborenen überhaupt interessiert haben. 1921 nennt Kautsky Bei den zionistischen Berechnungen wird die arabische Bevölkerung meist völlig ignoriert oder als ein Umstand behandelt, um den man sich nicht viel zu kümmern braucht. Nur gelegentlich erinnert man sich der Tatsache, dass Palästina bereits ein besiedeltes Land ist. Dann nimmt man einfach an, dass seine bisherigen Bewohner verdrängt werden, um den zuziehenden Juden Platz zu machen. Und er hat gesagt, wir vertreten doch das Recht auf nationale Selbstbestimmung und dieses Recht haben die Leute, die dort wohnen, und das sind nun mal diese Einwohner der Gegend. Außerdem hat er gesagt, und auch das klingt durchaus so, als hätte er da in die Zukunft geschaut, dass diese Konstellation gefährlich und konfliktträchtig ist. Die arabische Bevölkerung dränge bereits jetzt zunehmend nach Selbstbestimmung gegenüber den Kolonialmächten und lehnt die jüdische Siedlungstätigkeit ab. Somit bewirkt die Politik des Zionismus nichts anderes, Zitat, als dass sie mit ungeheuren Kosten und größten Opfern der Beteiligten aus Gebieten, in denen die Judenpogrome ihrem Ende entgegengehen, also Europa, die Juden in Gebiete transportiert, in denen solche Pogrome mit größter Macht einsetzen werden, wenn das zionistische Programm zur Ausführung kommt. Also er befürchtete schlichterweg einen nationalen Konflikt im Nahen Osten. Außerdem hat er dann in dem Zuge auch noch kritisiert, dass von Teilen der Zionisten zunehmend auch selbst Rassegedanken assimiliert wurden und auch Bücher über die jüdische Rasse und ihre Vorzüge erschienen und sagt, auch das ist ja wohl reaktionäre Theorie. Aber das will ich hier gar nicht weiter verfolgen. Unabhängig, wie weit man jetzt Kautskys Argumenten inhaltlich folgen mag und wie richtig sie aus heutiger Sicht erscheinen mögen, worauf es ankommt, Kautsky hat den, so könnte man sagen, den real existierenden Zionismus kritisiert als ein nationales, nationalistisches Projekt, als eine Ideologie und Bewegung, die eine Staatsgründung verfolgt, und er sagt, das halte ich für reaktionär und das schafft bestimmte Probleme. Also aus Grundsatzposition zu Nationalismus, zu Kolonialismus, weil er die Assimilation als Königsweg für die Juden ansah und weil er, das wissen wir heute, den Antisemitismus natürlich sträflich unterschätzte, als er als absinkend betrachtete. Aber diese Kritik, und das ist mir eben auch ganz wichtig, die erfolgte immer auf Basis ja, von einem großen Verständnis, warum der Zionismus entstanden ist und warum er auf solche Gedanken kommt. 1929 kam es dann wieder zu pogromartigen Auseinandersetzungen, Massakern an Juden, insbesondere an alteingesessenen Juden. Und da verfasste Kautsky für den Vorwärts einen zweiteiligen Artikel, die Aussichten des Zionismus. Äußerte sein Bedauern, dass er recht behalten hatte mit seinen Befürchtungen von 1921 über die Konfliktträchtigkeit der Siedlungstätigkeit der Zionisten und argumentierte erneut, dass das zionistische Projekt am Widerstand der dort ansässigen arabischen Bevölkerung scheitern müsse. Aber er betonte, Zitat, das Ziel des Zionismus ist uns äußerst sympathisch, dem gequälten Judentum eine Heimstätte zu schaffen, in der es frei über sich verfügt, gesichert gegen jede Misshandlung. Also, es ist nichts bei ihm zu finden, was man antisemitisch nennen könnte. Es mag manches falsch sein, aber es wird der real existierende Zionismus kritisiert und nicht ein, Zionismus fungiert nicht wie später, und das werde ich Ihnen dann noch vorstellen, als eine Metapher für das absolut Böse, das sich da irgendwie im Nahen Osten breit machen würde. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich die Lage grundsätzlich verändert. Nicht nur, weil es die Balfour-Erklärung gab und wieder neue Einwanderungswellen im Nahen Osten, sondern insbesondere auch durch den Ersten Weltkrieg, man kann sagen beschleunigte, abgezeichnet hat sie sich ja schon vorher, Aufspaltung der Linken in einen deutlich reformistischen Teil, jetzt die Sozialdemokratie neueren Zuschnitts, und in einen radikalen, revolutionären Flügel, natürlich. Der wurde besonders stark auch durch die durch den Oktoberputsch der Bolschewiki in Russland. Das hat natürlich diese Aufspaltung bewirkt und damit haben sich auch die linken Positionen zum Zionismus, zum zionistischen Projekt ganz klar aufgespalten. Haben beide deutlich unterschiedliche Positionen eingenommen. Bevor ich Ihnen die kommunistische vorstelle, erstmal kurz zur sozialdemokratischen. Es gab ja die Sozialistische Arbeiterinternationale, die sozialdemokratische Nachfolgeorganisation der Zweiten Internationale. Und die hat sich in den 20er Jahren zunehmend pro-zionistisch geäußert und positioniert. Auch das nicht völlig unerwartet, weil es gab schon im Deutschen Kaiserreich in der SPD Stimmen, Bernstein gehörte auch dazu, die sich Gedanken machen, könnte es nicht eine positive sozialistische Kolonialpolitik geben, also nicht ausbeuterisch, sondern Siedlungsprojekte gründet es nicht, also nach so auch marxistischer Fortschrittstradition, den Fortschritt ökonomisch und so weiter in ferne Länder bringen. Und dieser Flügel war dann gewissermaßen majoritär in der sozialistischen Arbeit der Internationalen. Also prominente Sozialisten haben in ganz Europa sogenannte Komitees oder Ligen für das arbeitende Palästina gegründet. Eduard Bernstein wurde Mitglied, Fritz Naftali wäre bekannter Name, Emil van der Velde, ein belgischer Sozialist, Vorsitzender der sozialistischen Arbeit der Internationalen, Leon Blum, französischer Sozialist. Die haben auch Palästina bereist und haben hinterher begeisterte Berichte verfasst. Also da, das ist nichts Neues gewissermaßen, die Kibbutz-Begeisterung aus den 1950er, 1960er Jahren, die man nachlesen kann. Das war in den 1920er Jahren schon vorgeprägt, ausformuliert. Ich zitiere vielleicht mal Leon Blum, 1929, der sah in Palästina ein wunderbares Versuchslaboratorium, ein Wunder der Geschichte, die Antizipation der modernen Nation. Oder Herr van der Velde aus Belgien, das zionistische Gemeinwesen ist der Keim zu einer neuen, von jedem Hass, Chauvinismus und engherzigen Nationalismus freien Kultur und Gesellschaft. Also ich sage das jetzt nicht, um da irgendwas ins Lächerliche zu ziehen und so weiter, sondern wirklich diese auf der einen Seite ja Israel-Begeisterung und AW Kibbutzim als Keimzelle von sozialistischen Wirtschaften. Das gab es schon in den 1920er Jahren. Und genauso präparierte sich heraus der Antizionismus, wie wir ihn dann später noch härter kennenlernen sollten, nämlich auf Seiten der kommunistischen Bewegung. Die Kommunistische Internationale, 1919 gegründet als Weltorganisation, für die Weltrevolution versteht sich. Die war die erste politische Organisation, die die immense Bedeutung der antikolonialen Kämpfe erkannt hat und gesagt hat, wir werden die unterstützen, und zwar relativ bedingungslos erstmal. Das war die Position der Kommunistischen Internationalen. Also das ist zum einen politisch und machttaktisch weitsichtig, aber zum anderen auch, muss man ganz klar sagen, gewissermaßen moralisch durchaus sehr ehrenwert. Es war die erste Organisation, die gesagt hat, den dortigen Bevölkerung gehört das Recht auf Selbstbestimmung und wir kämpfen gegen Kolonialismus an. Und immer wieder kam es vor, dass die englischen insbesondere und die französischen kommunistischen Genossen von der Kommunistischen Internationale gemaßregelt werden mussten, weil sie keine antikolonialistischen, propagandistischen Maßnahmen mittragen wollten. Ja. Also weil selbst innerhalb der kommunistischen Bewegung, gerade in den Kolonialländern, das nicht so gesehen wurde. Aber die Kommunistische Internationale insgesamt hat gesagt, die sind wichtig und das ist unterstützenswert. 1928 hat man auf dem Weltkongress der Kommunistischen Internationalen ein Programm beschlossen und da stand ganz klar drin, nicht mehr nur das Proletariat ist die Hauptkraft der Weltrevolution, sondern die zweite Hauptkraft, das sind die unterdrückten Völker, die nach Befreiung streben. Und schon seit 1921 war es, glaube ich, wurde eben der Slogan Proletarier aller Länder vereinigt euch erweitert zu dem, den wir heute vielleicht noch alle kennen, Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker vereinigt euch. Der Zionismus war auch für die Kommunistische Internationale nicht sonderlich wichtig, beziehungsweise Palästina war kein sonderlich wichtiges Gebiet, also es gab wichtigere Kolonien und wichtigere antikoloniale Bewegungen. An erster Stelle wäre da natürlich Indien zu nennen. Also es finden sich eher anlassbezogene Statements seitens der Kommunistischen Internationalen, werden wir noch drauf zurückkommen. Insgesamt fußte die Position auf Kautsky, also zum einen praktisch nicht durchführbar und zum anderen aufgrund unserer politischen Maxime auch nicht wünschenswert. Stattdessen eben Klassenkampf, Revolution und Assimilation. Die Grundpositionen waren erstmal sehr ähnlich. Relativ häufig oder regelmäßige Nachrichten, jetzt nicht direkt von der Kommunistischen Internationale, aber in ihrem Organ der internationalen Pressekorrespondenz, waren Berichte aus Palästina selbst. Da gab es seit 1923 eine kleine kommunistische Partei, die Palästinensische Kommunistische Partei, PKP. Maximal 200 Genossen, illegal bis 1942 und nicht wohl gelitten. Sie hatten zwei große Probleme. Sie lehnten den Zionismus ab, das heißt, sie fanden unter der jüdischen Bevölkerung in Palästina so gut wie keine Anhänger, im Gegenteil. Und zum anderen hätten sie gerne auch die arabische Bevölkerung agitiert, aber auch das hat nicht geklappt. Schlichtweg dieser westliche Kommunismus, also A, Kommunismus und B, europäisch, auch vom Duktus natürlich der Kommunisten, das war nichts, was die dort lebende Bevölkerung jetzt in irgendeiner Form wirklich hätte ansprechen können. Das wurde der PKP ziemlich bald deutlich, das war ihr Problem, das hat sie so gesehen erstmal. Was sie zum Zionismus berichtet und kritisiert, möchte ich auch nochmal zitieren, weil das macht dann sehr deutlich, welcher Umschwung gegen Ende der 20er Jahre stattgefunden hat. Die PKP hat sehr wohl gesehen, auch wie Kautsky, die Ursachen des Zionismus, den Antisemitismus und so weiter, hatte also ein gewisses Verständnis, aber sah auch die ganze Tragik, was die Verwirklichung des Projekts bedeutete. Ich zitiere mal eine längere Passage aus dem Jahr 1925. Josef Berger, der hat sehr regelmäßig geschrieben, berichtet über eine Landnahme in Palästina, wo also die zionistische Organisation hatte, man kann sagen, ein Dorf inklusive Ländereien aufgekauft von arabischen Großgrundbesitzern, und die Felachen, die Pächter, mussten weg, weil die Pachtverträge waren gekündigt. Die Leute sind nicht weggezogen, und dann musste die Vorläuferorganisation der Haganah, der israelischen Armee, die arabischen Felachen vertreiben. Und also das ist der Hintergrund dieses Artikels. Josef Berger schreibt, Verwirklichung des Zionismus heißt Bodenkauf. Die Vertreibung der Araber von der Scholle, die auf jeden großen Bodenkauf folgt, ist einer der tragischsten Momente in der Geschichte der Besiedlung des Landes. Jeder jüdische Arbeiter sollte sich folgendes Bild vor Augen führen. Araber packen ihre wenigen Habseligkeiten, hängen sie sich über die Schulter und verlassen ihr Land. Ein paar Meter von den Felachen entfernt tanzen die neuen Kolonisten eine fröhliche Hora. Und dann der Aufruf, und der findet sich immer wieder: Es liegt nicht im Interesse der jüdischen Arbeiter, die arabischen Felachen zu unterdrücken und mit den arabischen Arbeitern in dauerhafter Feindschaft und Krieg zu leben. Unsere Perspektive liegt nicht in der nationalen Feindschaft, sondern in der internationalen Solidarität. Schuldig sind die zionistische Organisation, die zionistische Arbeiterpartei, die Effendis und die Regierung. Lang lebe die Solidarität der jüdischen und arabischen Arbeiter. Es lebe der Klassenkampf gegen die Fremde und die eigene Bourgeoisie. Also eine Position zwischen allen Stühlen, gewissermaßen links und politisch korrekt, aber völlig einfallslos von den Zionisten verprügelt, aus der Histadrut ausgeschlossen als, Zitat, Feinde des Volkes und Verräter. War seinerzeit auch die einzige politische Kraft, die überhaupt versucht hat, jüdische und arabische Leute gemeinsam in einer Organisation zu organisieren. Aber, wie gesagt, völlig einflusslos auf beiden Seiten. 1929 kam es eben zu den nächsten wirklich großen pogromartigen Auseinandersetzungen in Palästina, angeheizt durch Amin al-Husseini, das ist der dann später auch bei Hitler war, der Mufti von Jerusalem, den man, denke ich, schon als antisemitisch kennzeichnen darf, hat also diese Unruhen angeheizt und hat ihnen diesen religiös-nationalistischen Charakter gegeben, und es kam zu Pogrom gegen die vor allen Dingen alteingesessenen orientalischen Juden, weil die waren greifbar und die waren wehrlos, obwohl sie dem Zionismus also bisher äußerst distanziert und eher ablehnend gegenübergestanden hatten. Eine antikoloniale Ausrichtung gab es überhaupt nicht von diesen pogromartigen Ausschreitungen. Die britische Armee hat sie blutig niedergeschlagen. Die PKP berichtet wieder in dem Organ der Kommunistischen Internationale, die unter finster klerikaler, feudaler und bürgerlicher Führung stehenden fanatischen Massen mohammedanischer Bauern und Beduinen überfielen sengend und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen, jüdische Synagogen und Schulen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. Also man sieht, sie hatte einen relativ klaren Blick und hat gesagt, was stattfand. Sie hat Aufrufe geklebt in Jerusalem, Zitat, mordet euch nicht gegenseitig, arabische und jüdische Arbeiter, wendet euch gegen den gemeinsamen Feind, den britischen Imperialismus. Also das ist wirklich verzweifelte Situation für die PKP. Sie musste sich auch eingestehen, das hat sie auch gesehen, wir sind faktisch ohne Einfluss auf die Massen, welche auch immer das sein sollen. Die Kommunistische Internationale hatte damals, 1929, aber schon eine deutlich andere Weltsicht. Sie hatte ihre Politik ein bisschen verändert, also die Weltrevolution stand nicht mehr an oberster Stelle, sondern es ging ja um die Sicherung der Existenz der Sowjetunion, eher Ausweitung von deren Macht, und deswegen war Kampf gegen den britischen Imperialismus die praktische Hauptausrichtung, und auf der ideologischen Ebene ein Antiimperialismus, den ich Ihnen gleich nochmal genauer vorstellen werde, mit dem wurden die ganzen antikolonialen Kämpfe ab sofort gedeutet. Was hat die KI gesehen und dann auch in einer Resolution dekretiert. Was fand statt in Palästina? Das war ein Beweis für die Verschärfung des Kampfes zwischen Imperialismus und den werktätigen Massen. Der sozioökonomische Hauptinhalt der Revolution in Palästina ist der Sturz des Imperialismus, die nationale Vereinigung aller arabischen Länder, die Agrarrevolution und die Lösung der nationalen Frage. Also die Zentrale der Kommunistischen Internationale hat behauptet, diese Pogrome, die da stattgefunden haben, und nichts anderes war es, das ist also ein erster Aufschein gewissermaßen des antikolonialen Kampfes, der Weltrevolution, der Agrarrevolution und des Sozialismus. Und auf der anderen Seite, wenn das die revolutionäre Seite war, stand die zionistische Kolonisatoren-Bourgeoisie und ihre Lakaien, sie spielten die Rolle direkter Agenten des englischen Imperialismus. Da zeichnet sich schon diese Sicht des heute bekannten Antizionismus ab. Was findet statt im Nahen Osten? Eine Auseinandersetzung zwischen revolutionären Volk und irgendwelchen Lakaien zumindest des Imperialismus und Kapitalismus. Die Kommunistische Partei in Palästina, die wurde heftig kritisiert vom EKI, also Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale. Sie hat nicht gemerkt, dass der religiöse nationale Konflikt in eine allgemeine nationale antiimperialistische Bauernaktion umschlägt. Pessimismus wurde ihr vorgeworfen, Unglauben an einen Erfolg der Arbeit unter den arabischen Massen, die Unterschätzung der revolutionären Möglichkeiten in Arabistan, die Überschätzung des Einflusses der reaktionären Bourgeoisie auf die arabischen Massen. Woran lag das? Fragt die Kommunistische Internationale und gibt gleich zur Antwort, das liegt daran, dass sich die PKP vorwiegend aus jüdischen Elementen zusammensetzt. Sie forderte deswegen eine, Zitat, Arabisierung der Partei von oben bis unten. Also, was macht hier die Kommunistische Internationale? Sie sagt, falsche politische Einschätzung. Und woran liegt das? Das falsche Volk ist in der Partei. Ja, und sie hat gesagt, diese jüdischen Kommunisten, die sind offensichtlich alle Zionisten, deren Einfluss muss minimiert werden und die wahren Revolutionäre sind qua Volkszugehörigkeit jetzt offensichtlich die arabischen Genossen. Innerhalb von einem Jahr wurde das durchgeführt, also die Kommunistische Internationale stalinisierte sich ja bereits. Die PKP wurde, wie es so schön hieß, arabisiert, hat es brav immer an die Zentrale gemeldet. Es geht voran, der jüdische zionistische Nationalchauvinismus, so berichtete sie, sinke ab bei ihr. Hier sieht man schon so den ersten Vorschein von dem späteren Antizionismus, nämlich eine ganz einfache Weltsicht, es gibt Gut und es gibt Böse. Das Gute ist das Volk, und zwar das eingeborene arabische Volk, wie es damals hieß, also das von Palästinensern sprach man erst später. Auf der anderen Seite sind die Juden, aber das waren irgendwie alles Zionisten und diese Zionisten waren im Bund mit dem britischen Imperialismus. Man sprach immer weniger von einer jüdischen werktätigen Bevölkerung, wie es die PKP vorher noch gemacht hatte und eben Aufruf an beide Seiten, sondern man hat sich konzentriert auf die revolutionären arabischen Massen und der Zionismus und die zionistischen Siedler, die waren von vornherein abgelehnt. Auch tauchen schon immer wieder so leicht verschwörungstheoretische Anklänge auf, eben der Zionismus im Bund mit dem britischen Imperialismus und es bleibt natürlich nur der Kampf. Woher kommt dieses antiimperialistische Schema? Das ist ganz klar Lenin. Und natürlich noch ein bisschen dogmatisiert durch die seinerzeitige stalinistische Herrschaft, aber es ist Lenin im Prinzip. Wie er in seiner Schrift auch eben der Imperialismus, höchste Stufe und so weiter, des Kapitalismus dargelegt hat. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen nochmal vorstellen, was schreibt Lenin in dieser Schrift. Zum einen ist klar, Lenin war revolutionär, er glaubte an sein Ziel, also er versprach Heil, die klassenlose Gesellschaft, der Kommunismus, also eine homogene Gemeinschaft ohne Widersprüche. Und wie alle Revolutionäre, die propagandistisch tätig sind und ein Heilsziel versprechen, muss er natürlich die gegenwärtige Lage A als relativ gefährlich und B als sehr dichotom und vereinfacht zeichnen. Das hat er ganz klar gemacht. Die gesamte Welt zerfällt in zwei Lager. Wir, die Werktätigen, sie, die Ausbeuter. Ja, das Proletariat auf der einen und die Kapitalisten als Klasse auf der anderen Seite. Das Proletariat ist, Zitat, seiner Natur nach sozialistisch und zwischen beiden Lagern tobt der Klassenkampf auf Leben und Tod. Das kennen wir aber auch hier auf Leben und Tod. Diese Kampfrhetorik bei binären Weltbildern immer ganz wichtig. Und auch das bei Lenin ganz klar zu finden, der Feind wird bei ihm schon sehr deutlich personalisiert. Natürlich wusste er, Kapitalismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis, aber die meiste Zeit spricht er trotzdem von Kapitalisten und Imperialisten und bezeichnet die auch mit entsprechenden Worten. Also im Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus sagt er, es ist zur Herrschaft des Finanzkapitals gekommen, zur Allmacht der Riesenbanken. Es sind nur wenige Spekulanten, Bankiers und Finanzkönige, die über dieses Finanzkapital verfügen. Die Banken sind zu allmächtigen Monopolinhabern geworden und befinden sich in den Händen von einem Häuflein Monopolisten. Die ungeheuerliche Herrschaft der Finanzoligarchie bedeutet die Ausbeutung ganzer Gesellschaften durch, Zitat, wieder ein paar hundert Finanzkönige, Finanzräuber durch eine Handvoll skrupelloser, in Laster und Luxus erstickender Milliardäre. Zitat Ende. Und es finden sich auch Ausführungen über den kapitalistischen Parasitismus, über Wucherstaaten, über zivilisierte Blutsauger, Schmarotzer am Körper der übrigen Menschheit, die durch einfaches Couponschneiden die ganze Welt ausplündern. Demgegenüber stand, wie gesagt, das Proletariat von Natur aus sozialistisch gestimmt. Und dieses Proletariat, das wuchs schon zu vorrevolutionären oder vorputschistischen, wie man es nennen will, vor 1917, wurde es aber ausgeweitet, weil die Arbeiter waren ja beileibe nicht die Mehrheit im Zahnreich. Also sprach man von immer mehr von werktätigen Massen, vom werktätigen Volk. Und spätestens als die Sowjetunion entstanden war, war die Berufung auf Volk und Nation immer inklusive. Also die einfache Wendung war, das Proletariat ist gewissermaßen der Kern des Volkes und die Vorhut des Volkes, aber sie tut nur die nationale Einheit und die wahre nationale Politik durch das Proletariat verwirklichen zum Besten aller. Und dann sprach man natürlich von der Volksregierung und so weiter. Diese ganzen Ausdrücke kennen Sie, Volksdemokratien und die Volksarmee, und es völkelte ja nur so ganz lustig überall, um diese Einheit darzustellen. Auf der anderen Seite, dem Volk gegenüber, standen eben immer dieses Häuflein von imperialistischen, kapitalistischen Leuten. Wie kann man aber erklären, dass so eine kleine Gruppe, ja, die Welt beherrscht? Das ging nur mit verschwörungstheoretischen Tendenzen. In den industriekapitalistischen Ländern sind die Präsidenten der Republiken durchweg Manager, Agenten oder Puppen in den Händen der Bourgeoisie. Sie haben sich bis zum Äußersten prostituiert und sich den Millionären, Milliardären mit Haut und Haaren verkauft. In der französischen Republik herrscht die Finanzoligarchie uneingeschränkt über Presse und Regierung. US-Präsident Wilson ist nichts anderes als das Oberhaupt der Milliardäre, der Handlanger der kapitalistischen Magnaten. Die bürgerliche Presse der ganzen Welt ist vom internationalen Kapital ohne Ausnahme für Millionen und Milliarden gekauft. Also Personalisierung, wenige herrschen als böse Menschen, hat automatisch verschwörungstheoretische Tendenzen, und zwar deutlich lesbare, zur Folge. Sonst kann man gar nicht erklären, wie die wenigen über die vielen, die doch von Natur aus den Sozialismus wollen, herrschen können. Das war bisher hauptsächlich auf die innereuropäischen Verhältnisse gemünzt. Mit der gleichen Theorie wurde natürlich später auch der Kolonialismus erklärt und kritisiert, und dann drängte es sich natürlich noch mal viel mehr auf zu sagen, ja, das sind ganze Völker und die kämpfen gegen den Imperialismus, was denn sonst? Man wusste natürlich immer ein bisschen, okay, da gibt es auch Klassen und so weiter in diesen Völkern und unterschiedliche Interessen, aber gab es jede Menge langweilige Diskussionen in der kommunistischen Internationale, aber am liebsten sprach man eben vom einigen Volk, das da kämpft. Also hier war Manichäismus zur Personalisierung, zur Verschwörungstheorie, jetzt auch noch ein ganz klarer Nationalismus gekommen, nämlich eine Begeisterung für kämpfende Völker. Genau das ist es, was dann den Antizionismus der 50er und 60er Jahre kennzeichnet. Ich möchte jetzt doch noch ganz kurz die KPD zitieren, auch von 1929 im Zuge dieser Pogrome in Palästina. Die Rote Fahne schrieb im August: Wir begrüßen aufs Lebhafteste die heldenhaften Kämpfe, die die arabische Bevölkerung gegen die Zionisten, die Zutreiber und Agenten der raubgierigen englischen Imperialisten in Palästina führen. Wir senden diesen Kämpfern unsere heißen revolutionären Grüße. Gemeinsame Klasseninteressen erfordern den unversöhnlichen Kampf gegen die zionistischen Ausbeuter in Palästina, ebenso wie gegen das zionistische Ausbeutergesindel in der übrigen kapitalistischen Welt. Zitat Ende. Da hört man aber jetzt schon wirklich den Antizionismus der 70er Jahre. Das könnte auch die KPDML oder AO oder sonst jemand geschrieben haben. Obwohl die Rote Fahne genauso berichtete, dass jüdische Stadtviertel einfach in Brand gesetzt wurden und so weiter, schreibt sie, das waren also antiimperialistische revolutionäre Kämpfe gegen die Zionisten. Das kennzeichnet dann eben die Lage in den 60er bis 80er Jahren. Das war die eigentliche Hochzeit des Antizionismus, sowohl was seine generelle Propagandatätigkeit anging, aber eben auch, wie viele Anhänger er fand. Und das ist gewissermaßen ein bisschen seltsam, weil die Lage hatte sich ja deutlich verändert. Zum einen nach 1945, nach Auschwitz. Durch die Ermordung von 6 Millionen Juden hatte sich jetzt die moralische Legitimation des Planes, einen eigenen jüdischen Staat zu gründen, deutlich verändert. Also wie kommt es dann, könnte man ja schon mal fragen, zu einer Hochkonjunktur des Antizionismus, wenn er noch gewissermaßen noch nie so berechtigt war wie nach 1945. Und das zweite, ganz pragmatische Argument bis heute, was aber keinen Antizionisten interessiert, seit 1948 gibt es einen jüdischen Staat. Das Hauptziel des Zionismus ist erstmal erfüllt. Was bringt es jetzt noch gewissermaßen, den Zionismus als Staatsgründungsprojekt zu kritisieren, wenn es einen Staat gibt? Jetzt kann man die staatliche Politik und so weiter kritisieren, aber jetzt sich, wenn der Zionismus zu seinem Stück weit Ende gekommen ist, ja, sich dann Antizionist zu nennen, interessant. Ich gebe Ihnen ein paar Kostproben aus der DDR. Was hat die DDR verkündet? Die war früher dran als die Westdeutsche Linke, sie bestand ja auch schon ein bisschen länger, ging schon Mitte der 50er Jahre los, eben mit dem Suezkrieg und dann mit dem Junikrieg 1967 war das also Standard-Dauerthema in Neuen Deutschland im außenpolitischen Magazin der SED. Und alle Zitate, ich werde jetzt nicht einzeln kennzeichnen, stammen entweder von höchsten Parteifunktionären, Ulbricht, Norden und sonstigen, oder aus dem Neuen Deutschland oder offizielle Resolution des ZK, der SED oder sonst was. Also jetzt nicht kleine Presse Jena oder so, sondern ganz offizielle Statements der SED. Zentrale kann man gewissermaßen sagen. Was fällt auf, gerade auch wieder im Vergleich zu Kautsky? Es wurde viel über die Geschichte des Zionismus geschrieben und wie böse er ist natürlich. Aber dass Antisemitismus und Holocaust zentrale Ursachen der Entstehung des Zionismus bzw. des von Israel gewesen waren, davon las man nichts, sondern so war die Sprachregelung ab den 60er Jahren. Der Imperialismus hat Israel geschaffen als Brückenkopf im Nahen Osten. Israel ist nichts als ein imperialistischer Stützpunkt, ein Hauptwerkzeug des Weltimperialismus im Kampf gegen die Befreiungsbewegung der arabischen Völker. Und natürlich, dieses Israel war seinem ganzen Wesen nach aggressiv und also Aggressorstaat Israel, das ist auch so eine stehende Wendung, die sich durch die gesamte DDR-Presse und die Statements zieht. Der macht sich Verbrechen gegen die Menschheit schuldig. Das Gute war, wie es sich gehört, das palästinensische Volk, das für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung kämpft. Und man sprach auch nur, Sprachregelung DDR natürlich, die fortschrittlichen arabischen Staaten. Ich denke, ich muss nicht kennzeichnen, wie fortschrittlich deren politisches System damals bis heute gewesen ist. Die wurden als Oasen der Freiheit und Friedensengel dargestellt von all den Äußerungen, dass sie Israel am liebsten zerstören wollten oder die Juden ins Meer treiben, konnte man natürlich nichts lesen. Umgekehrt war Israel halt die Verkörperung des Bösen schlechthin. Da wurde alles kolportiert, bis hin, dass die Israelis über Syrien, Ägypten füllfederhalbe Uhren, Spielzeug und Schokolade abgeschmissen hätten. In Wirklichkeit getarnte Explosionskörper gegen Kinder. DDR-Rundfunk beschuldigte Israel, in der ganzen Welt einen geheimen Krieg zu führen. Natürlich Verschwörungstheorie, das kennen wir bis heute auch immer, wer gegen Israel den Zionismus antizionistisch argumentiert, der tut schon im ersten Nebensatz natürlich die USA erwähnen und die Pressemacht, die Lobbymacht in den USA und so weiter, das lässt sich alles auch in der DDR finden. Was es nicht sein durfte in Israel und in Palästina, das war ein nationaler Konflikt. Es sollte eine Klassenauseinandersetzung sein zwischen kämpfenden revolutionären Volk und Imperialismus, also es gab kein jüdisches Volk. Diesen Begriff findet man so gut wie nicht in der DDR-Presse, sondern es gibt Zionisten. Albert Norden 1967, der Staat Israel ist nicht der Staat der Juden, die in ihrer übergroßen Mehrheit außerhalb Israels leben und gar nicht in Israel leben wollen. Der Staat Israel wird dominiert von einer Gruppe wild gewordener Eroberungspolitiker. Auch das werden wir gleich bei der radikalen linken West nochmal viel schöner wiederfinden. Und was passiert, wenn da das gute Volk, da der böse jüdische Zionist, Imperialist ist? Zum einen wird es verschmolzen. Ich zitiere mal vielleicht, man schmeißt in einen Topf, Imperialismus und Zionismus. Man konnte Sätze lesen wie, eine Reihe von Monopolen imperialistischer Länder ist aufs Engste mit der israelischen Wirtschaft verflochten und versippt mit dem politischen Zionismus. Auch das ist eine gerne gebrauchte Wendung, also so leicht sexuell oder verwandtschaftlich konnotierte Metaphern. Und eben immer würde das imperialistisch-zionistische Komplott gegen die arabischen Völker angeprangert, die Verschwörung der Imperialisten und Zionisten an der US-Imperialismus, die israelische Finanzoligarchie und auch der internationale Zionismus beteiligt sind. und unter dem Stichwort Zionismus informierte das kleine politische Lexikon der DDR seine Leser: Zionismus ist das weitverzweigte Organisationssystem der jüdischen Bourgeoisie. Dieses zionistische Finanzkapital verfügt nicht nur über gehörigen Einfluss bei der amerikanischen Regierung, sondern auch noch über eine weltweite zionistische Propagandamaschine. Also alles Sachen, die man ja schon mal gehört hat. In der westdeutschen Linken ging das erst nach 1968 los. Vorher war lange Zeit eher, also auch in SDS-Kreisen, ein Philosemitismus, eine gewisse Israel-Begeisterung, Kibbutzim und so weiter festzustellen. Mitte der 60er Jahre hat sich das so langsam gewandelt. Man nahm die antikolonialen Kämpfe wahr und hat die Lage in Israel jetzt nicht mehr so eindeutig gesehen. Also ein Musterbeispiel dafür wäre Ulrike Meinhof, die noch 1967 einen Kommentar zum Sechstagekrieg geschrieben hat, wo sie sich durchaus auf Seiten Israels positioniert hat und gesagt hat, die Propaganda und die Politik der arabischen Staaten ist reaktionär und das kann nicht Sache der Linken sein. Und wie wir alle wissen, zwei Jahre später war sie ganz woanders hingegangen. Und das war Ausdruck der Bewegung der Gesamtlinken. Ab 1968, 69 war mehr oder weniger die gesamte radikale und neue Linke, aber auch natürlich, was sich orthodox tummelte, DKP und diversen KPDs, das alles war vehement antizionistisch und natürlich ein ganz klar manichäisches Weltbild auf dieser Seite. Es gab ein böses Israel. Ich zitiere jetzt bunt durch die Jahrzehnte, auch immer noch ein bisschen aus eher Jetztzeit. Israel, ein Garten des Bösen, 83, ein einziges Kontinuum der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 1988 oder 2003, Linksruck. Nichts als ein Brückenkopf für die westlichen Interessen in der Ölregion. Und natürlich dämonisiert, das sieht man auf ganz vielen Demonstrationstransparenten. Also wenn aus dem Davidstern damals Sharon rausguckte und die Vampirzähne hatte und da tropft das Blut runter. Ja. Also Dämonisierung dieses absolut bösen Israel, auch bildlich immer sehr hübsch dargestellt. Und Israel ist natürlich genuin kriegerisch. Es wehrt sich vehement gegen ein friedliches Zusammenleben der Völker. Und umgekehrt auf der anderen Seite, ganz egal wer da kämpft, sind es palästinensische Flugzeugentführer in den 70ern, sind es Selbstmordattentäter der Hamas oder anderer Gruppen im neuen Jahrtausend. Das ist alles antiimperialistischer Volkskampf. Auf der anderen Seite steht einem eben ein Volk und da wurde geschrieben, jetzt mal die KPDML 74, wir unterstützen rückhaltlos die gerechte Sache des palästinensischen Volkes. Es ist unser fester Wunsch, dass sich die palästinensischen Kämpfer fest auf die palästinensischen Volksmassen stützen, auf die Kraft ihrer arabischen Brudervölker vertrauen, im lang anhaltenden Volkskrieg ausharren. Also mindestens fünfmal Volk. Und das wurde Israel entgegengesetzt. Da gab es ja kein Volk, sondern Israel ist eine blutgrünstige und machtgierige Bastion gegen die Völker. Und wir haben wieder diese Konstellation, ein einheimisches, kämpfendes, antiimperialistisches Volk steht gegen irgendwie so ein kapitalistisch-imperialistisches Gebilde. Und das durfte kein Volk haben, auch das haben die Linken schon ab den 80er Jahren immer wieder ausgeführt. Israel ist nicht der Staat der Juden, so wie Norden über der Mauer drüben, ist kein richtiges Volk. Ich zitiere vielleicht mal, das ist zu schön, aus Al-Karamah, das war die härtere Unterstützerfraktion in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Linke Zeitschrift, ne? Was das Volk ausmacht, ist sein Land, seine Geschichte, die folkloristischen und kulturellen Gewohnheiten und Traditionen. Wenn du die Wurzeln eines Volkes erkennen willst, schau dir seine Tänze, seine Folklore an. Den Zionisten fehlt eine einheitliche Folklore, weil sie aus verschiedenen Teilen der Welt, aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Sie bilden keine Nation und müssen sich nationale Eigenschaften durch Raub erwerben. So schreibt man das heute nicht mehr, aber in der jungen Welt kann man lesen, Israel ist ein Staat aus der Retorte. Also kein so richtig bodenständiger Staat, nun gibt es dummerweise seit 60 Jahren, aber Retorte, immer noch. Er entstand als Nationalstaat ohne Nation. Die Entwicklung einer einheitlichen Nation, scheinbar muss die Nation immer einheitlich sein, meint die junge Welt, weist sogar in Israel eine rückläufige Tendenz auf. Also das Projekt muss doch schleunigst in die Einstaatenlösung überführt werden, so wird das heute ausgedrückt. In den 70er, 80er Jahren war man da weniger verhalten, da lautet die Parole schlicht und einfach, Israel muss weg und das noch bis in die 90er rein in der Zeitschrift Interim. Heute eben, wie gesagt, sagt man, und das klingt doch viel demokratischer, für einen demokratischen Staat für zwei Völker. ein demokratischer Staat für zwei Völker. Das ist ganz abgesehen, was man davon halten mag, erstmal, wer will das denn? Wie kommt man auf so eine Idee, ja, dass das eine realistische Forderung sein könnte? Ja? Aber es geht ja um Ideologie. Und eben, wenn Israel so böse fantasiert wird, dann sind die Palästinenser zum einen gut, egal was sie tun. Antiimperialistische Gruppen feierten die erste weibliche palästinensische Selbstmordattentäterin, weibliche Attentäterin, nun denn, als Heldin, Zitat, die für Erfolg lebte und starb. Oder jetzt nochmal linksruck, der militante Islam, also der Fundamentalismus, liegt richtig, wenn er den westlichen Imperialismus und sein Werkzeug im Mittleren Osten, den Zionismus, als Feind benennt. Er liegt richtig, wenn er einen ausgeweiteten Kampf gegen diesen Feind fordert. Das war 2001, wo also die sogenannte zweite Intifada mit all ihren Selbstmordattentaten gerade so richtig losging. Und finden sich unzählige solche Statements, wo das verklärt wird. Und natürlich könnte noch Norman Pech zitieren, das wörtliche Zitat, Antisemitismus im Nahen Osten gibt es nicht. Punkt. Ganz realistische Analyse der Lage, ganz offensichtlich. Bei so viel Manichäismus, bei so viel Böse auf der einen Seite, gute Völker auf der anderen Seite, ist natürlich klar, wie nah das beim Antisemitismus liegt und dass das fließend übergeht zu antisemitischen Stereotypen. Also man schreibt nicht nur von der zionistischen Weltbewegung in den 80er Jahren oder die zionistischen Multimillionäre, die in allen Teilen der Welt leben, treffen sich immer wieder in privaten Konferenzen, um Israels Aggression zu unterstützen. Man beklagt auch die jüdische Presseherrschaft, durch die man sich natürlich bedroht sieht, nicht nur auf der radikalen Linken, wie wir ja dieses Jahr wieder erfahren haben. Die Antizionisten beklagen die Beherrschung der Weltöffentlichkeit durch die zionistische Propaganda, deren organisierte Demagogie in der Lage ist, jede kritische Äußerung gegen den zionistischen Staat Israel zum Schweigen zu bringen. Nur leider nicht Al-Karma. In Israel erblickten die Antizionisten auch ein besonders tolles Zitat, diesmal vom Kommunistischen Bund. Nichts als ein mit geraubtem Land und geschnorrtem Geld errichtetes künstliches Gebilde mit parasitärem Charakter. Der letzte Teil war jetzt aus konkret. Also, da wird es jetzt ganz deutlich, dieser Antizionismus, der aus der antiimperialistischen Ideologie erstmal herauskommt, der geht bruchlos und fließend über zu antisemitischen Stereotypen. Wie kann das sein, dass der Antizionismus von links so häufig mit antisemitischen Mustern durchwirkt wird? Das kann man in der DDR feststellen, das kann man bei der neuen Linken in Westdeutschland vorstellen, da bei Einschattierung, bei den also DKP-Leuten findet sich das, bei denen aber noch im DDR-Format gewissermaßen. Man findet es beim KB, bei den Antiimperialisten, bei den Autonomen, bei den Gruppen des bewaffneten Kampfes, insbesondere bei den RZ, also den revolutionären Zellen. Man findet es bei den ML-Gruppen, bei den Maoisten, gerade auch in Frankreich. Wie kommt es dazu? Und damit verknüpft, wo liegt jetzt eigentlich die Unterschied? Wo kann man sagen, woran kann man festmachen, dass das eine zum Antisemitismus gravitierende Kritik Israels oder ein zum Antisemitismus gravitierender Antizionismus ist? Das liegt eben an diesem antiimperialistischen Weltbild, das von Lenin eben mustergültig formuliert wurde, von Stalin kanonisiert, von der DDR und der neuen linken West, man kann sagen, repetiert wurde, aber also es gab wichtige Lenin-Lesezirkel in den 60er, 70er Jahren und eben von manchen Linken bis in die Linkspartei heute immer noch konserviert wird. Das hat mit diesen strukturellen, wie ich es nenne, Affinitäten zu tun zwischen diesem ja, flugblattgerechten linken Antiimperialismus und dem Antisemitismus. Beiden gemein ist Manichäismus, also absolute Zweiteilung in Gut und Böse der Welt. Dann wird die eine Seite dämonisiert, die andere wird umso mehr verklärt. Und in linken Weltbildern, und das ist durchaus ähnlich wie beim Antisemitismus, das Böse ist irgendwie, hat was mit Geld zu tun. Und das Gute, ja, das ist dann der Nationalismus im Antiimperialismus, das Gute ist immer irgendwie ein Volk. Man sucht immer die kämpfenden Volksmachen und zwischen beiden besteht ein Antagonismus und nur der Kampf und der Sieg bringt die Erlösung. Das ist das Grundprinzip von Manichäismus, das steckt im linken Antiimperialismus seit Lenin genauso wie im Antisemitismus auch. Es gibt verschwörungstheoretische Tendenzen auf Basis von eben Personalisierung, dass gesellschaftliche Verhältnisse einzelnen Personen zugeschrieben werden. Im Zionismus und Imperialismus werden ganz schnell zu Zionisten und Imperialisten und dann kommt die Ostküste und die jüdische Lobby und die pro-israelische Presseherrschaft immer noch gleich hinterher. Da muss man gleich mal dazu sagen, das ist bei der Linken natürlich nicht so durchgängig stark, wie bei antisemitischen oder rechten Leuten. Weil natürlich die klassischen linken Theoretiker, insbesondere Marx ist da zu nennen, da natürlich gewissermaßen ein Gegengift sind. Marx schreibt explizit, es geht nicht um Personen. Ja? Also deswegen diese verschwörungstheoretischen Tendenzen deutlich sichtbar, aber natürlich nicht immer so stark. Und bei Linken auch ganz deutlich Nationalismus, Begeisterung für Völker. Und das heißt natürlich für die kämpfenden Völker, für die Palästinenser und auf der anderen Seite, die Juden dürfen kein richtiges Volk sein, sonst hätten sie ja ein nationales Selbstbestimmungsrecht und man hätte einen komplexen Konflikt und wüsste nicht mehr weiter. So darf es nicht sein, also ist da Volk gegen Zionismus und dann klingt die Sache doch schon viel einfacher. Also kurz gefasst, wenn, nenne es sich Antizionismus oder nenne es sich Israelkritik, auch schon. Seltsames Wort eigentlich, weil es gibt keine Frankreich-Kritik und keine England-Kritik, es gibt komischerweise nur Israel-Kritik. Aber egal, wenn diese manichäisch argumentiert, wenn diese den Palästinensern das gute Volk zuschreibt und den Israelis das Volk abspricht und sie immer in Verbindung bringt mit irgendwie Geld, Imperialismus und so weiter und als da diesen Antagonismus Volk und irgendwie künstlicher Staat und Imperialismus aufmacht, ganz klares Anzeichen für Antisemitismus. Wenn Verschwörungstheorie auftaucht, ganz klares Anzeichen und natürlich die Basis von allem Nationalismus, Begeisterung für einig kämpfende Völker, die völlig den Blick verliert, wie sieht es bei denen intern aus oder wie sehen die Herrschaftsstrukturen der politischen Herrschaft aus oder wie sehen denn die sogenannten Kampfformen aus. Interessiert alles nicht, Hauptsache das Volk kämpft und zwar gegen den Imperialismus, Zionismus, Kapitalismus. Eins habe ich ganz weggelassen, haben Sie vielleicht gemerkt, würde auch noch dazugehören, jetzt muss ich es erwähnen, Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus. Aber das habe ich heute völlig rausgelassen, weil es ging mir überhaupt nicht um jetzt doch eher spezifisch Deutsche nochmal Zugaben zu dem Antizionismus, sondern es ging mir um, Anführungszeichen, rein linke Zugaben, national gewissermaßen nicht gebunden und von Lenin herstammend. Okay, damit wäre ich beim Ende angekommen.